Herzlich willkommen zum Podcast Orte des Gedenkens. Die 6. Episode von Orte des Gedenkens wurde in den Räumen der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin aufgenommen. Dort sprach ich mit der Geschäftsführerin Dr. Anna Kaminski. Wir unterhielten uns über den Auftrag der Stiftung, ihre Arbeitsfelder und insbesondere über ein laufendes Projekt, in dessen Rahmen verschiedenste Erinnerungsorte in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa umfassend dokumentiert werden. Im Herbst 1998 nahm die Stiftung ihre Arbeit auf. Ich wollte zunächst von Frau Kaminski wissen, warum die Stiftung gegründet wurde und was zu ihren Arbeitsfeldern gehört. Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon sehr darauf. Unsere Stiftung ist die Nachfolgerin der beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, die zwischen 1992 und 1998 sich mit Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in SBZ und DDR beschäftigt haben. Und diese beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages haben dann am Ende ihrer Laufzeit verschiedene Empfehlungen ausgesprochen. Und eine dieser Empfehlungen lautete, dass die Auseinandersetzung mit der zweiten Diktatur in Deutschland auf eine permanente Grundlage gestellt werden müsste, die insbesondere auch die Finanzierung von Initiativen, Vereinen, Gedenkstätten und Museen, die sich mit dieser Zeit befassen, unterstützen soll. Und im Juni 1998 hat dann der Bundestag fraktionsübergreifend den Beschluss gefasst, diese Bundesstiftung einzurichten. Der Auftrag, den wir bekommen haben, ist denkbar umfassend. Und zwar sollen wir uns, so wie auch der Titel der Enquete-Kommission war, mit Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in SBZ auseinandersetzen. Wir sollen die Erinnerung an das geschehene Unrecht wachhalten und die Opfer bei ihrem Bestreben, Gerechtigkeit zu erfahren, unterstützen. Und das Ganze sollen wir dann auch noch im internationalen Maßstab machen. Wir sollen darüber hinaus die wissenschaftliche Forschung befördern und anregen und politische Bildung auf breitester Basis bieten. Mhm. Und wir machen das auf zweierlei Art und Weise. Zum einen finanzieren wir jedes Jahr ungefähr 150 Projekte von anderen Institutionen. In der Regel sind das Vereine, kleinere Gedenkstätten, die keine ausreichende Finanzierung haben, aber auch Volkshochschulen, Kirchgemeinden, also jeder im Prinzip, der etwas zur Auseinandersetzung mit der zweiten Diktatur und ihren Folgen tun möchte, ist bei uns mit seinen Anträgen herzlich willkommen. Wir können natürlich nicht alle Anträge fördern, die wir bekommen. Dazu reichen unsere finanziellen Mittel nicht aus, aber bei ungefähr 300 Anträgen in jedem Jahr können wir doch jeden zweiten in die Förderung aufnehmen. Das ist also die eine Seite. Dann haben wir ein wissenschaftliches Stipendienprogramm für die Nachwuchsförderung. Da sind bisher 80 Stipendien an junge Nachwuchswissenschaftler vergeben worden, die mit diesem Geld promoviert haben. Und die zweite Säule ist, dass wir natürlich selbst eigene Initiativen haben, Publikationen, Veranstaltungen, Dokumentationsprojekte, unter anderem auch dieses, über das wir heute sprechen wollen, die Erinnerungsorte an die kommunistischen Diktaturen in Europa, aber auch in anderen Ländern. Es ist eben jenes Projekt, welches mein besonderes Interesse geweckt hatte. Im zweiten Teil des Gespräches habe ich mich mit Frau Kaminski darüber unterhalten, womit sich dieses Projekt befasst und welche Ziele damit verfolgt werden. In diesem Projekt recherchieren und sammeln wir Informationen über möglichst viele Denkmäler, Erinnerungszeichen, Gedenkorte, Gedenkstätten und Museen, die in den ehemaligen Ländern des kommunistischen Machtbereichs an die kommunistische Diktatur, die dort begangenen Verbrechen und die Opfer erinnern. Wir haben mittlerweile in diesem Projekt über 5000 solcher Gedenkzeichen, Gedenkstätten und Museen recherchiert, wobei man auch dazu sagen muss, dass von den 5000 die Mehrzahl natürlich Gedenktafeln, Mahnzeichen und der weitaus geringere Teil Gedenkstätten und Museen sind. Und das Ziel des Projektes ist, wir wollen möglichst umfassend dokumentieren, wie sieht auf der Ebene von Gedenkstätten und Museen, aber auch im öffentlichen Raum errichteten Erinnerungszeichen, die Auseinandersetzung und die Erinnerung an die kommunistischen Diktaturen und die dort begangenen Verbrechen aus. Welche Institutionen und Experten helfen Ihnen bei dieser Realisierung, also bei der Realisierung des Projektes? Die ersten Recherchen machen wir in der Regel selbst über das Internet über Informationen, die wir aus der Presse aus den jeweiligen Ländern bekommen. Und dann haben wir natürlich jetzt schon ein breites Netz an Partnern in allen Ländern, mit denen wir kooperieren, sei es also Opfervereine und Verbände, sei es, wenn sie dort vorhanden sind, offizielle staatliche Institutionen, sei es Gedenkstätten oder Museen, die sich mit dem Thema befassen, aber auch Forschungseinrichtungen, Wissenschaftler oder solche Vereinigungen wie Memorial, also Menschenrechtsorganisationen, Bürgerrechtsvereinigungen in den jeweiligen Ländern, die uns dann für die Länder bei den Recherchen unterstützen. Können Sie vielleicht etwas zu den Ergebnissen sagen, die bisher erzielt wurden? Ja. Wir haben bisher über 5000 Orte in unserer Datenbank recherchiert und erfasst. Darüber hinaus gibt es neben den Informationen, die in der Datenbank sind, das sind also Fotos von dem Ort, das sind Informationen, Kurzbeschreibungen zum historischen Hintergrund, warum ein solcher Gedenkort errichtet worden ist, also was ist dort passiert, woran erinnert dieser Ort, und eine Beschreibung des Denkmals und der Denkmalsinitiativen. Das ist ja in den Ländern auch sehr spannend. Wer hat sich überhaupt dafür engagiert, dass ein bestimmter Ort oder ein bestimmtes Ereignis oder eine Person erinnert wird? Und dann gibt es in der Regel auch eine Beschreibung der ikonografischen Aspekte. Also wie sieht das Denkmal aus? Auch vor dem Hintergrund, welche nationalen Symbole und Formen, Sprachen werden in diese Denkmäler integriert? An Publikationen haben wir bisher vorgelegt, der erste Band bezog sich auf die Erinnerungsorte an den großen Terror, an den Massenterror in der Russischen Föderation. Also welche Orte in der Russischen Föderation erinnern heute an den großen Terror der Jahre 37, 38. Der zweite Band hat die Erinnerung an den Holodomor in der Ukraine in den Blick genommen. Und der dritte gedruckte Band, der vor kurzem erst erschienen ist, setzt sich mit der Erinnerung an den Stalinismus in Denkmalsform in Belarus, in der letzten Jahr noch bestehenden Diktatur in Europa, auseinander. Darüber hinaus gibt es einige Internetveröffentlichungen zu Korea, welche Denkmäler erinnern an die Teilung des Landes und an die Opfer der kommunistischen Diktatur in Nordkorea. Dann haben wir im Internet die Erinnerungsorte an Prag 68 und an die Ungarische Revolution von 1956. Dazu sei jetzt angemerkt, dass der Holodomor, die verheerende Hungerkatastrophe von 1932-33 bezeichnet. Das ist ja schon beträchtlich, was Sie da vorgelegt haben. Was ist denn für die fernere Zukunft geplant? Also Sie planen jetzt noch einen Band herauszubringen über Katyn, das betrifft dann Polen. Was ist weiterhin geplant? Im Moment sind wir dabei, die Recherchen zu den baltischen Staaten voranzutreiben, unter anderem in Kooperation mit dem Okkupationsmuseum in Riga, aber auch den entsprechenden Museen in Tallinn in Estland und in Kaunas und in Vilnius in Litauen. Die Länder haben ja auch eine sehr bewegte Geschichte im 20. Jahrhundert hinter sich, die sich natürlich auch in den Denkmälern und in der Widmung der Denkmäler widerspiegelt. Ein weiteres Projekt, was wir vorhaben in dieser Reihe, ist dann jenseits der einzelnen Länderdarstellung einen Überblicksband zu machen, in welchen Ländern gibt es denn tatsächlich Gedenkstätten und Museen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es dass unter diesen vielen Denkmälern, die wir bisher gefunden haben, die wenigsten tatsächliche Gedenkstätten oder Museen sind. Also in Albanien gibt es beispielsweise überhaupt keine Gedenkstätte. Auch in Rumänien gibt es keine Gedenkstätte, die an einem historischen Ort, zumindest staatlich finanziert, an die Verbrechen des Kommunismus erinnert. Es gibt in Sziget eine von privater Initiative getragene Gedenkstätte. Und wir wollen natürlich zeigen, was ist in den Ländern einerseits staatlicherseits passiert, also welchen Stellenwert messen die Nachfolgestaaten der ehemals kommunistischen Diktaturen diesem Themenbereich bei, indem sie im öffentlichen Raum mit Denkmälern, aber auch staatlich finanzierten Gedenkstätten an diese Zeit erinnern. Und wie erinnert die Bürgergesellschaft, private Vereine, private Initiatoren an diese Zeit? Und das soll ein Band werden, wo wir praktisch alle Länder des ehemaligen Ostblocks in dieser Hinsicht darstellen und beschreiben wollen. Und ja, aus Ihren Aussagen entnehme ich jetzt eigentlich, dass die Staaten anscheinend nicht so sehr an der Aufarbeitung interessiert sind, da es ja wenige Museen und Gedenkstätten gibt? Oder wie würden Sie das einschätzen? Die große Zahl von 5000 Denkmälern und Gedenkstätten und Museen, die wir bisher gefunden haben, zeigt einerseits, dass das Interesse in diesen Ländern an die Verbrechen zu erinnern doch erheblich ist. Also allein in Russland erinnern ja über 500 Denkmäler allein an den stalinistischen Terror der Jahre 37-38. Da haben wir ja die anderen Denkmäler noch gar nicht erfasst. Aber es ist natürlich sehr unterschiedlich und man geht, glaube ich, nicht so weit damit, wenn man eine Verbindung zu der Art der Umbrüche beim Sturz oder beim Untergang dieser Diktaturen und den nachfolgenden Regierungsformen und Beteiligung sieht. Beispielsweise in Albanien hat sich ja die ehemals herrschende kommunistische Partei im Wesentlichen in zwei Nachfolgeparteien aufgespalten, die auch im Wesentlichen mit dem Personal aus der kommunistischen Zeit noch weiter arbeitet. Dass hier staatlicherseits das Interesse an einer kritischen Auseinandersetzung auch mit der eigenen Rolle zu Zeiten Enver Hoxhas nicht an erster Stelle steht, glaube ich, kann man sich auch dann leicht ausrechnen. Und so kann man das in vielen Ländern auch nachvollziehen. Wo ist der Staat zögerlich? Wo dauert es beispielsweise auch viele, viele Jahre, bis die Stasi-Akten, die jeweiligen Geheimdienstakten, für die Bevölkerung oder die Forschung zugänglich gemacht werden? Welche staatlichen Institutionen werden oft nach langen Kämpfen und langen Auseinandersetzungen eingerichtet? Aber man kann zumindest festhalten. Also in Ungarn haben wir das Haus des Terrors. Das war ja im Prinzip das erste von einem Staat außerhalb Deutschlands finanzierte, die erste finanzierte Gedenkstätte, die an die kommunistischen, an den kommunistischen Terror erinnert hat. Wie gesagt, in Albanien gibt es gar nichts. Auch in Bulgarien gibt es bisher nichts. Wir haben in Russland praktisch ein Gulag-Museum, eine Gedenkstätte in einem ehemaligen Gulag, die rekonstruiert worden ist in Perm, und ein von der Stadtregierung Moskau finanziertes Gulag-Museum in Moskau selber, das aber nicht an einem historischen Ort ist und die dort befindliche Darstellung sicher auch zumindest aus unserer Sicht und unseren Erfahrungen heraus doch sehr diskussionswürdig ist. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ich war selbst in dem Gulag-Museum in Moskau und muss leider gestehen, dass ich relativ schockiert war. Also die Ausstellungen sind nicht einheitlich. Man merkt, dass sie von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten gestaltet wurden. Und dafür, dass sich dieses Museum in der Hauptstadt befindet, und das ist im Grunde das Zentrale, also es nennt sich ja selbst Gasudarstvenny Musei, sein soll, muss ich sagen, war ich doch sehr enttäuscht. Ja, das fängt ja auch schon damit an, was für uns ziemlich befremdlich ist, dass das Museum in einem Hinterhof ist und man im Hinterhof eine Wachturminstallation mit Stacheldrahtverhauen aufgebaut hat, durch die man ins Museum reingeht. Das ist für unsere Sehgewohnheiten und unsere Rezeptionen, was ein Museum oder eine Gedenkstätte sein sollte, doch sehr fragwürdig. Mhm. Ja, okay, also wir sind da einer Meinung. Ja. Okay, kommen wir zurück zu dem Dokumentationsprojekt Erinnerungsorte an die kommunistischen Diktaturen. Gibt es denn Pläne, die Datenbank in absehbarer Zeit online zu stellen? Da sind wir ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also zum einen machen wir ja immer unsere Publikationen im Internet zugänglich, so dass das, was wir publiziert haben, rezipiert werden kann. Andererseits sind wir noch nicht so weit, dass wir die gesamte Datenbank im Internet zugänglich machen können. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir als Urheber dieser Recherchen natürlich auch sichtbar bleiben wollen. Und in dem Moment, wo man eine solche Datenbank frei im Internet hat, muss man natürlich auch für sich selber dann nochmal prüfen, sozusagen, welche Rechercheergebnisse sind jetzt auch mit so viel Aufwand zustande gekommen, dass wir dann auch denken, wir geben alle diese Informationen gern zur Nutzung frei, aber wir möchten doch auch ein bisschen den Blick drauf haben, wer nutzt das, wofür und wie, auch wegen der Urheberrechtsgeschichten, so dass wir alle herzlich einladen, bei uns in der Stiftung zu recherchieren. Da stellen wir das bereits jetzt, die gesamten Ergebnisse, auch die Papierdokumentation zur Verfügung. Wann und wie wir die Datenbank, die ja weit mehr Informationen enthält, als was in den Publikationen veröffentlicht worden ist, dann mal im Internet zur Verfügung stellen, da sind wir im Moment noch am Überlegen. Ein weiterer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Förderung von internationaler Vernetzung und Kooperation. Das hatten Sie auch schon erwähnt. Um das Projekt Erinnerungsorte an die kommunistischen Diktaturen zu realisieren, arbeitet die Stiftung mit lokalen Institutionen und Experten in den jeweiligen Regionen zusammen. Frau Kaminski, wie gestaltete sich die Zusammenarbeit oder wie gestaltet sie sich auch noch immer mit lokalen Organisationen, Kirchenverbänden, Lokalverwaltungen und weiteren Partnern vor Ort? Ich glaube, jeder, der schon einmal ein solches auch Sammel- und Rechercheprojekt gemacht hat, weiß, dass er ohne die Unterstützung vor Ort überhaupt nicht vorankommt. Aber natürlich macht man da auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also das ist dann zum einen ist es oft schwierig, wenn man nicht die Landessprache spricht, Kontakte über Englisch oder Russisch in bestimmten Regionen herzustellen. Das heißt, dass wir immer darauf angewiesen sind, dass unsere Partner vor Ort, weil wir natürlich auch nicht alle Sprachen abdecken können, also Rumänisch beispielsweise oder Albanisch, da ist es ja schwer sozusagen, Mitarbeiter auch in der Stiftung zu finden, oder Ungarisch, die diese Sprachen beherrschen würden. So sind wir immer darauf angewiesen, dass wir vor Ort eine Kontaktperson haben, die dieses Projekt auch zu ihrem eigenen macht und dann die Recherchen für uns betreibt. Wir bezahlen diese Recherchen natürlich auch. Das ist auch eine Unterstützung für die Akteure, die uns vor Ort unterstützen. Und wir greifen natürlich auch, wenn sie uns zur Verfügung gestellt werden, auf die Rechercheergebnisse, die Institutionen, die vor Ort schon dazu recherchiert haben, erstellt haben. Wir haben aber auch festgestellt, dass unser Projekt, als die ersten Publikationen dann vorlagen, dass unser Projekt auch Anstoß und Anregung für Gedenkstätten in einzelnen Ländern waren, selbst zu recherchieren und zu sagen, das ist eine sehr gute Idee, eine solche Zusammenstellung zu machen. Vielleicht sollte ich dazu noch ergänzen, dass die erste Publikation, die wir in diesem Projekt gemacht haben, ohne dass wir zu dem Zeitpunkt wussten, dass es mal ein internationales Dokumentationsprojekt werden würde, es war, dass wir die Gedenkstätten und Erinnerungsorte, die an die Diktatur in Deutschland, in SBZ und DDR und an die deutsche Teilung und deren Überwindung erinnern, zusammengetragen haben. Und das sind allein in Deutschland über 600 solcher Orte. Und auch Deutschland hat verglichen mit den anderen Ländern das breiteste Netz an Gedenkstätten und Museen. Also allein an der ehemaligen innerdeutschen Grenze befinden sich über 30 Grenzlandmuseen, die auf unterschiedliche Art und Weise an die ehemalige innerdeutsche Grenze, die Teilung und die Diktatur erinnern. Das war also der Ausgangspunkt. Und wir haben natürlich immer, wenn wir in die Länder auch gefahren sind, um Kontakte zu knüpfen, auch um selbst einen ersten Eindruck zu bekommen, wie wird in diesen Ländern Vergangenheit betrachtet, wie wird Vergangenheitsaufarbeitung in den Ländern betrieben, hatten wir immer unsere Publikationen dabei und die sind auf großes Interesse gestoßen und wie gesagt, als Anregung genommen worden, eigene Recherchen für die eigene Gedenkstättenlandschaft zu machen. Also beispielsweise in den baltischen Staaten war das ein Anstoß, den wir mit unserer Dokumentation geben konnten. Und wir profitieren natürlich mittlerweile dann auch von den Recherchen dort. Und wenn wir eine Institution in den Ländern finden, die dieses Projekt auch zu ihrem eigenen macht, dann sind wir auch bestrebt, zweisprachig, diese Publikation zweisprachig vorzustellen oder vorzulegen, also in Deutsch, damit es in Deutschland ja, wahrgenommen werden kann, dann aber auch in der jeweiligen Landessprache. Also der Band für Russland war dann die Vorlage, dass Memorial den sozusagen unsere deutsche Ausgabe begonnen hat, ins Russische zu übersetzen, um das auch für den russischen Markt zugänglich zu machen. Ja, was ist so Ihre Erfahrung? Welche Probleme treten bei dieser Zusammenarbeit auf? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel eben Kommunikationsschwierigkeiten und so weiter. Da haben Sie völlig recht. Das ist ein Problem, dass man natürlich die Kommunikationsschwierigkeiten überwinden muss. Oftmals ist es so, dass man, die Orte sind ja auch sehr weit entfernt, es gibt nur begrenzte Mittel. Man kann also ein solches Projekt in der Regel nicht direkt vor Ort begleiten, sondern muss das auch aus der Ferne tun. Allein ein solches Projekt per E-Mail oder per Brief zu beschreiben und vorzustellen, ist oftmals sehr schwierig und zumindest für diejenigen, die dann vor Ort unsere Schreiben bekommen mit der Bitte um Unterstützung, denen fehlt dann in der oftmals auch die Vorstellung, was wir da eigentlich machen und was das Ganze soll. Da sind die mittlerweile vorgelegten Publikationen eine sehr große Hilfe, weil da auch deutlich wird für die Institutionen vor Ort, was am Ende dabei rauskommen soll. Dann gehört natürlich dazu, dass die Partner vor Ort zum Teil ja auch erst mühselig recherchieren müssen, was gibt es überhaupt. Also gerade in großen Flächenländern weiß man nicht unbedingt, wie in den einzelnen Regionen oder in einzelnen Orten an Diktatur erinnert wird. Und diese Erfahrung haben wir ja auch hier in Deutschland gemacht. Das ist ein sehr mühseliges Geschäft, diese Informationen zusammenzutragen und auch Partner, die jetzt in entfernten Regionen sitzen, zu motivieren, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Das steht dann auf der Agenda oftmals nicht ganz weit oben. Es sei denn, man hat, also wie in der Ukraine, da hatten wir einen Aktivisten aus Lemberg gefunden, der dieses Projekt auch für die Ukraine selbst so großartig fand, dass er wirklich mit einem unglaublichen Elan über 3 Jahre durchs Land gefahren ist, um Denkmäler zu fotografieren und zu recherchieren und mit den Verantwortlichen vor Ort zu reden. Hinzu kommt nämlich, dass viele Denkmäler in der unmittelbaren Umbruchszeit entstanden sind. Wir haben ja die politische Entwicklung in einer ganzen Reihe von ehemaligen Ostblockstaaten, wo auch Postkommunisten wieder mit an der Macht sind, wo also auch das öffentliche Interesse an einer Dokumentation dieser Orte mit der Zeit nachgelassen hat. Das hat mit den Problemen zu tun, mit denen auch die Bevölkerung zu kämpfen hat, sich in den neuen Verhältnissen zurechtzufinden, das wirtschaftliche Überleben für sich selbst zu sichern. Und viele der Akteure, die vielleicht vor 20 Jahren ein Denkmal oder eine Gedenktafel errichtet haben, sind gar nicht mehr da. Und in den Orten weiß man zum Teil gar nicht mehr, wie ist denn eigentlich dieses Denkmal mal zustande gekommen? Seit wann steht das hier? Und diese Schwierigkeit, diese Rechercheschwierigkeiten zu überwinden, mitzubekommen, wann ist denn eigentlich wann, durch wen, was, wie initiiert worden oder welcher konkrete Hintergrund weist ein Denkmal auf, das ist oft schwierig zu recherchieren. Wir haben uns da auch ein bisschen von der Vorstellung einer flächendeckenden Dokumentation einer flächendeckenden Topografie der Erinnerung auch verabschiedet, sondern sagen, wir wollen im Prinzip auch zeigen, welche Gewichtung wird in der nationalen Erinnerung vorgenommen. Das ist ein weiterer Punkt, den man auch bei einem solchen Projekt ganz klar sagen muss. Es gibt ja auch Denkmäler, die an Personen oder an Bewegungen oder an Ereignisse erinnern, die nicht von allen als erinnerungswürdig wahrgenommen werden. Ja. Wo wir auch dann immer gesagt haben, für uns ist eine möglichst vollständige Dokumentation. Also wir wollen nicht nur die Erinnerungsorte, die aus Sicht der Rechercheure politisch korrekt sind oder als angemessen empfunden werden, sondern das soll ja einem Leser oder einem Nutzer in Deutschland die Möglichkeit geben, sich einen Überblick zu machen, wie und woran wird erinnert. Mhm. Auch wenn das Denkmäler sind, die man selbst vielleicht als nicht gelungen oder die Ereignisse für nicht erinnerungswürdig halten könnte. Dazu zählen Sie sicherlich die Erinnerungsorte, die sich affirmativ mit den kommunistischen Diktaturen auseinandersetzen? Also dass Sie beispielsweise auch denen eine Plattform geben sozusagen? Plattform geben würde ich nicht nennen, würde ich nicht so sagen, sondern ich würde sagen, wir wollen es umfassend dokumentieren und dazu gehören natürlich diese Erinnerungsorte auch, um auch deutlich zu machen, welches quantitative Ausmaß haben die denn. Ja. Weil auch wenn man die Presse in Deutschland liest, liest man in der Regel weniger darüber, dass ein Gedenkort zur Erinnerung an die Opfer eingerichtet worden ist, sondern man liest mehr darüber, dass wieder ein skandalöses Denkmal für Stalin oder Lenin oder etwas dergleichen errichtet worden ist. Und durch die Schieflage in der Berichterstattung entsteht oftmals auch ein nicht zutreffendes Bild davon, was in den Ländern passiert. Da hat man den Eindruck, da herrscht nur Nostalgie und es wird ein Stalin-Denkmal nach dem anderen irgendwo errichtet. Wenn man das dann aber ins Verhältnis setzt zu dem, was passiert da wirklich und wer sind die Initiatoren dieser Denkmäler, dann relativiert sich dieses Bild auch. Das wollen wir auch erfassen. Aber es gibt natürlich auch in allen Ländern gibt es natürlich auch problematische Seiten, gerade bei den Ländern, die eine doppelte Besetzung oder die während des Zweiten Weltkriegs mit den Nationalsozialisten kollaboriert haben. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen für ein solches affirmatives Denkmal, welches Sie auch in Ihre Datenbank aufgenommen haben? Also zum Beispiel, das betrifft Rumänien. Da sind ja einige, das ist ja auch zum Beispiel eine große Frage, die wir auch in diesem Projekt thematisieren oder problematisieren. Wer ist eigentlich Opfer des Kommunismus? Diese Frage wird in den Ländern, in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich beantwortet. In einigen Ländern ist jeder Opfer des Kommunismus, der durch kommunistische Gerichte oder durch Kommunisten zu Tode gekommen ist. Da wird auch sozusagen, das Kriterium ist dann der Antikommunismus. Aber es wird nicht mehr nach der Quelle, aus der sich dieser Antikommunismus gespeist hat, gefragt. Also war das eine Person, die im Widerstand gegen die kommunistische Diktatur sich für demokratische Rechte und Freiheiten eingesetzt hat? Oder ist es jemand, der beispielsweise in Rumänien Angehöriger oder Sympathisant des faschistischen Regimes war und wegen Verbrechen in dieser Zeit dann nach 1944 durch Kommunisten verurteilt oder hingerichtet wurde? Nun sind wir der Meinung, man muss das alles dokumentieren, aber man muss die geschichtlichen Hintergründe genau darstellen. Also man kann dann in diesen Fällen nicht so tun, das ist sozusagen ein Opfer kommunistischer Willkür, sondern man muss genau beschreiben, warum ist diese Person verhaftet und hingerichtet worden. Ja. Dieser Differenzierungsprozess steht da in einigen Ländern und für doch einige auch gerade kritische oder sehr sensible historische Zeiten und Bereiche noch aus. Nehmen wir die Ukraine, der Umgang mit den Regimentern, mit den SS-Regimentern Galizien und Wolynien und deren Rolle. Und die werden ja teilweise so rezipiert, dass das eben vor allem antikommunistischer Widerstand war. Aber die Rolle, die sie in Kumbanei mit den Nationalsozialisten gespielt haben, eher nicht beleuchtet wird. Und diese Hintergründe auch darzustellen und zu beleuchten, aber auch nicht zu verschweigen, dass es solche Bestrebungen gibt, hier Denkmäler zu errichten und auch die ganze Widersprüchlichkeit und auch die Komplexität der in diesen Ländern erlebten mehrfachen Besetzung herauszuarbeiten, das sehen wir als unsere Aufgabe an. Sehr schön. Ja, Frau Dr. Kaminski, dann würde ich sagen, das war ein gutes Schlusswort. Mhm. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt. Ich werde das Projekt auch weiter verfolgen. Mhm. Und freue mich über alle Publikationen, die da noch kommen mögen. Wunderbar, ich danke Ihnen auch. Das hat mich auch sehr gefreut. Den Podcast Orte des Gedenkens finden Sie unter www.ortedesgedenkens.de und im sozialen Netzwerk Facebook unter Orte des Gedenkens. Schalten Sie wieder ein. Auf Wiederhören.